Dies ist eine Produktion des Nerd Podcast Networks. Bei Fragen, Kommentaren sowie Themen- und Verbesserungsvorschlägen kontaktiert uns gerne. Auf Twitter findet ihr uns unter @nnn_podcast. Dort findet ihr weitere News und regelmäßig auch Comic-Reviews in Tweetlänge. Unsere E-Mail-Adresse lautet nerdnerdnerd.podcast@gmail.com. Ebenso freuen wir uns über eine ehrliche Bewertung bei iTunes und ein Herzchen bei Fit. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank. Hallo und herzlich willkommen bei einer Sommerausgabe der Pause mit dem Nerd, der Nerdpause mit der Sendung, die Sommerpause mit dem Hallo. Ich bin hier der Nerd, ich bin Steffen und dass es eine Sommerpause geben würde oder gibt, habt ihr ja bestimmt gemerkt. Aber tatsächlich stapeln sich hier gerade so ein bisschen die Rezensionsexemplare, weswegen ich gesagt habe, ich schiebe noch mal eine Sommerausgabe, eine Pausenausgabe praktisch zwischendrin. Genau, heute geht's ich glaube, ausschließlich deutsche Comics oder zumindest deutschsprachige Comics, so fair muss man sein. Denn tatsächlich ist momentan bei mir so ein bisschen so eine Superheldenmüdigkeit eingetreten. Ich lese sporadisch noch mal hier und da ein DC- und Marvel-Heft, aber so wirklich im Moment, naja, das ist nichts, worum ich mich jetzt noch großartig weiter beschäftigen möchte im Moment. Irgendwie hat sich mein Interessenspektrum da gerade ein bisschen verlagert und das passiert manchmal. Also zu dieser Superhelden-Kinomüdigkeit ist jetzt also auch noch eine Superhelden-Comic-Müdigkeit beziehungsweise eine DC- und Marvel-Müdigkeit im Allgemeinen eingetreten. Superhelden sind auch heute trotz alledem Thema und nicht zu knapp. Ja, bevor ich aber gleich in meine Comic-Reviews reingehe, habe ich noch ein bisschen Hausmeisterei zu erledigen. Drei Sachen nämlich. Nämlich hat es jetzt am vergangenen Montag, eine Sendung gegeben, wieder beim Neko-Café, wo ich zu Gast sein durfte. Das ist ja ein Podcast über Anime, Manga und auch ein bisschen Comics. Die treten da aber auch so ein bisschen zurück. Das ist jetzt nicht so das vorherrschende Thema da. Und da durfte ich jetzt mittlerweile zum zweiten Mal sogar schon zu Gast sein, worüber ich mich sehr gefreut habe, und wir haben dort die vergangene Anime-Season, Spring-Season, die Frühjahrs-Season, wie man immer auch sagen möchte, ich glaube, man bleibt da bei dem englischen Begriff Spring-Season, besprochen, und das war eine sehr, sehr lange Sendung wieder mal, also Neko Café geht ja immer so um die 3 Stunden, sprich, das war dann wieder so eine Geschichte, die irgendwie von abends 8:30 bis ich glaube, bis Mitternacht saßen wir wieder mal da. Und das war eine sehr tolle Sendung, dieses Mal mit Zavex. Zum ersten Mal gesprochen habe ich dann auch mit der Kati, die da auch Teil ist des Teams, des Projekts. Letztes Mal war es ja der Manni, mit dem ich da gesprochen habe, und Zavex. Und das war eine sehr schöne Sendung. Ich habe die jetzt auch schon zum Teil gehört. In der Regel höre ich Sendungen nicht, wo ich zu Gast bin, weil ich ja weiß, was passiert ist. Aber ich habe kurz reingehört und ja, ich finde, das ist in jedem Fall hörenswert. Neko Café gehört momentan ohnehin zu meinen Lieblingspodcasts, weil die sich eben auch so um meine neue Passion Anime eben kümmern. Und das könnt ihr euch anhören. Eben beim Neko Café gibt's bei iTunes, die sind auf YouTube. Und aber ich glaube, ich habe die auch bei FIT eingetragen. Genau, bei FIT findet ihr die eben auch. FYYD.de. Dort findet ihr, das ist eine Podcast-Suchmaschine für alle Leute, die sich noch nicht so sehr gut mit Podcasts auskennen. Und dort könnt ihr eben auch Informationen über Neko Café finden und auch Möglichkeiten, den Podcast zu abonnieren und so weiter und so fort. Genau, das bringt mich nämlich auch gleich wieder zu meinem nächsten Thema, nämlich das Format Anime Nerd Nerd Nerd stelle ich jetzt erstmal wieder auf Eis. Also ich habe gemerkt, dass ich nicht die Zeit habe, ein weiteres Format zu füttern. Das war Anfang des Jahres ein Schnellschuss, weil ich gesagt habe, ich muss jetzt irgendwo eine Möglichkeit finden, über Anime-Serien zu sprechen, weil das ja irgendwie jetzt gerade mein neuer Hype ist. Und ich habe festgestellt, ich gucke zwar viele Serien und ich könnte locker zu jeder Serie, die ich auf, die ich gucke, immer auch einen 10-minütigen, 15-minütigen Podcast aufnehmen, aber da habe ich gegebenenfalls keine Lust dazu. Also ich habe gerade eine Serie zum Ende geguckt, dann will man das ja sacken lassen. Dann hat man vielleicht irgendwas dazu zu sagen und findet aber auch nicht wirklich was dazu zu sagen. Und manchmal gucke ich eine Serie mit Kati zusammen und dann ist da gar kein Solo-Podcast möglich, weil Kati dann auch Gesprächsbedarf hat und so weiter und so fort. Sprich, das Projekt ist erstmal auf Eis gelegt, bis ich rausgefunden habe, was ich mit dem Ding mache. Also ich habe ja eine Folge regulär aufgenommen über Devil May Cry Baby, dann so dieses zweite Sound-Experiment gemacht über Digimon Savers, glaube ich. Und jetzt gehen mir tatsächlich so ein bisschen die Ideen aus. Ich habe zigtausend Serien, über die ich reden könnte, aber so wirklich Lust habe ich nicht, da also jedes Mal mich hinzusetzen. Dazu kommt eben auch die bereits eben angesprochene Superhelden-Müdigkeit, die ich gerade so ein bisschen verspüre. Also, dass ich gar nicht mehr so große Lust auf Superman, Batman, Wonder Woman habe. Also Wonder Woman vielleicht noch mal ein paar Sachen nachholen. Ich habe ja jetzt irgendwie Wonder Woman auch seit Heft, also seitdem Greg Rucka raus ist, nicht mehr gelesen. Also ich habe, glaube ich, tatsächlich das Ende von Wonder Woman, vom Wonder Woman Run von Greg Rucka noch gelesen und seitdem habe ich Wonder Woman nicht mehr angefasst und da ist schon noch ein bisschen was passiert. Das möchte ich eventuell mal nachholen. Aber ansonsten gibt's da aktuell nichts, was ich lesen würde, worüber ich auch reden möchte. Also ich, aber auch bei Nerd Not Nerd, wenn ich mit Kati zusammensitze, wenn wir da eine Serie gemeinsam geguckt haben, auch da wird der Fokus jetzt wieder weiter auf Anime-Serien gehen. Im September gibt's den nächsten Cartoon Roundup. Da gab es jetzt auch schon zwei Sendungen, wenn ich mich nicht komplett verzählt habe. Zwei Sendungen, genau. Wo wir über Cartoons gesprochen haben. Und da wird es im September die nächste geben. Und da werden auch Anime-Serien wieder mal ein Thema sein. Das war ja bisher immer so. Gut, dann das nächste Thema direkt. Das ist auch Hausmeisterei noch. Ausgewählte Sendungen von uns werden jetzt testweise bei YouTube landen. Ich habe meinen Ophonic ein bisschen umgebaut. Habe ein paar Presets angelegt. Wo ganz klar ist, dass ich hingehen möchte und sagen möchte, hey, wir haben die Möglichkeit, wir haben einen YouTube-Account, den wir nie genutzt haben, den ich nie genutzt habe, nur für so ein bisschen Spielereien und Kram, hab mich damit immer ein bisschen auseinandergesetzt, wollte damals, als ich angefangen bin zu podcasten, wenn ihr euch erinnert, wenn ihr lang genug dabei seid bei Nerd, Nerd, Nerd, diese erste Geocaching-Tour, die wir damals gemacht haben, 2013, glaube ich, irgendwann im Sommer oder vielleicht war es auch schon 2012, ich bin mir nicht mehr so hundertprozentig sicher, was unsere Sendung 0 ist, die ihr auch vermutlich nicht mehr im Feed findet, weil die rausgefallen sind, die ganz frühen Sendungen. Jedenfalls ist das eine Sendung, die ich eigentlich damals schon bei YouTube hätte hochladen wollen, eben auch mit der Hilfe von Ophonic. Damals hatte ich aber dann keine Lust, Google meine Handynummer zu geben, die aber gebraucht hätten, um meinen Account freizuschalten. Und diese Sendung lag, also von Ophonic hochgeladen bei Google, irgendwie jetzt seit 2013, lag die da so rum und war nicht veröffentlicht, weil ich gesagt habe, ey, Google, ihr Schweine, kriegt nicht meine Handynummer. Jetzt im Zeitalter der Smartphones kommt Google irgendwann selber auf die Idee, welche Telefonnummer du hast, die ziehen die sich irgendwo raus. Und ich glaube, einen meiner Accounts kriegte ich neulich nämlich eine Mail oder eine SMS, glaube ich sogar, irgendwas in der Richtung, nach dem Motto, ja, wir haben diese Nummer jetzt für dich hinterlegt, für die Kontowiederherstellung, bla bla. Und wo ich dann sagte, okay, jetzt hat Google meine Handynummer. Und da habe ich gesagt, okay, fuck it, dann schalte ich jetzt meinen Google-Account frei, habe dann damit auch die Geocaching-Sendung aus 2013 freigeschaltet, die da ohne Scheiß, also du kannst Sachen hochladen, wenn du einen neuen YouTube-Account machst, einen neuen YouTube-Kanal machst, aber irgendwie nur bis 10 Minuten und für alles darüber musst du irgendwie den Account freischalten. Und das wollte ich halt nicht. Und jetzt liegt diese Geocaching-Sendung da rum und ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Vielleicht lade ich es auch nochmal in den Blog oder sowas, keine Ahnung. Genau, und das ist eben auch dazu da, um zu gucken, wie wird das auf dem Blog angenommen. Ich will dann das machen andere Comic-Podcasts, machen das schon, dann eben das YouTube-File als Player auf die Seite einzubinden und das wird ein bisschen größer, das ist ein bisschen komfortabler und ich glaube, dass Steffen Liebschner bei den Comic-Cookies das sogar so macht, dass er irgendwie die Bilder von den Comics an die Stelle einfügt, die da besprochen werden und das soll sich, glaube ich, dann auch im YouTube-Video bemerkbar machen. Ich hörte dergleichen, werde da aber auch noch ein bisschen experimentieren. Genau, und diese Sendung ist eben jetzt auch schon bei YouTube verfügbar. Wenn ihr mich über YouTube hört, schönen Gruß, danke, dass ihr dabei seid. Und auch alle anderen, danke, dass ihr dabei seid. Ja, das waren so meine Hausmeistereien und ich mache heute auch nur Comics, zum Teil Rezensionsexemplare, zum Teil ein bisschen was Eigenes. Und es ist alles deutschsprachig. Also es kommt alles aus deutschen Landen, wie man so schön sagt, oder aus dem deutschsprachigen Raum. Und dementsprechend habe ich heute eine etwas schwerpunktmäßige Indie-Sendung. Das sind alles Indie-Comics, über die ich heute rede. Auch das letzte, auch wenn es bei einem großen Verlag erschienen ist. Dazu muss ich sagen, wenn ihr mir Rezensionsexemplare schicken wollt, dann nehme ich die immer gerne, also wirklich unfassbar gerne. Müsst euch ein bisschen darauf einstellen, dass ich auch sage, wenn es kacke ist. So, ich schmier euch keinen Honig ums Maul, weil ich wieder was bekommen möchte. Wenn ihr mir Mist schickt, sage ich das. Ist noch nicht so oft vorgekommen, dass ich totalen Quatsch gekriegt habe. Vielleicht einmal ein Panini-Heft. Ich glaube, das hatte ich, glaube ich, damals total abgerantet, als Panini mir mal was geschickt hat, weil sie mir so ein 0815 Kino-Prequel-Comic von den Avengers geschickt haben, was ich einfach mega scheiße fand. Und seitdem kriege ich auch von Panini nichts mehr. Kann man machen, was man draus machen, was man möchte. Ne? Nachtigall, ich höre dir trapsen. Genau, da hat sich die Adresse geändert. Ihr findet die neue Adresse im Impressum des neuen Blogs. Die Adresse hat sich auch geändert. Das ist jetzt 3nerd.blogspot.com oder de. Könnt ihr euch, glaube ich, aussuchen. Dort findet ihr eben die neue Adresse im Impressum. Wir sind nach Leipzig gezogen. Also ich war erst in Rheine viele Jahre, dann war ich für ein Jahr knapp in Stuttgart und jetzt sind wir hier in Leipzig. Wir sind hier final jetzt auch da angekommen, wo wir hinwollen. Da findet ihr die Adresse im Impressum des neuen Blogs. Der ist im Twitter-Account aber auch hinterlegt unter @nnn_de findet ihr, nee, gar nicht wahr, nicht @nnn_de, falsche Adresse, das ist @nnn_podcast, so rum. Da findet ihr den Twitter-Account des Nerd-Nerd-Nerd-Podcastes und die Facebook-Seiten sind aufgelöst wegen DSGVO. Die gibt's nicht mehr. Ich habe kein eigenes Profil mehr und ich habe auch keine Seiten mehr von meinen Projekten. Anfangen möchte ich mit der neuen Ausgabe 197 von U-Comics. Da habe ich mal wieder eine bekommen. Die kam jetzt schon länger nicht mehr. Ich vermute, weil ich nach Stuttgart umgezogen war und das irgendwie nicht mehr ging. Ich hatte aber, glaube ich, in Rheine jetzt zuletzt schon keine mehr bekommen. Was ich sehr schade fand, weil ich U-Comics immer sehr gerne gelesen habe. Aber ganz ehrlich, nicht immer das Geld gehabt hat, mir eine zu holen. Also die kostete damals, ich glaube, so irgendwie um die 7 oder 8 Euro. Und die war mir tatsächlich immer ein bisschen zu teuer und habe ich aber auch in meinen Reviews immer gesagt, also mir wäre sie zu teuer und ich habe sie halt immer umsonst bekommen. Dementsprechend habe ich mich halt auch nicht darum gekümmert, ob ich sie kaufen muss oder nicht. Die gibt's aber, wenn ich das richtig im Kopf habe, an so ziemlich im Bahnhofskiosk-Buchhandlung Dingsy. Da kann man die kriegen. Zumindest in den größeren. Also in Rheine kriegte man U-Comics problemlos am Bahnhof. Stuttgart habe ich das nie drauf geachtet. Also in den Comic-Shops in der Sammlerecke in Esslingen lag die, glaube ich, tatsächlich mit aus. Ich war so selten in Esslingen in der Sammlerecke, deswegen weiß ich das nicht. Und ich habe dann auch hinten die Halle besucht und nicht vorher den Comic-Shop, weil was soll ich in einem Comic-Shop? Das ist, nein, ich kann meine Comics gegebenenfalls online bestellen. So, U-Comics 197 kommt mit einem unfassbar geilen Gimmick. Ich sage auch gleich nochmal, was mein erster Gedanke war, nämlich, da ist eine 3D-Brille dabei und so ziemlich alle Comics in diesem Heft haben so einen 3D-Effekt. Und das ist der absolute Hammer. Also, das kennt man vielleicht von früher, von diesen Dinosaurier-Heften, die man dann auch so angucken könnte mit so einer 3D-Brille. Und genauso funktioniert das hier. Also, das ist der absolute Hammer. Hätte es nicht gebraucht, ist ein Gimmick, aber ist ein cooles Gimmick. Eventuell ist das Heft deswegen auch teurer, weil es natürlich in der Produktion ein bisschen aufwendiger war. Ich glaube, Steff Murschatz hat die Geschichten jeweils mit einem 3D-Effekt ausgestattet. Das Programm ist das gleiche, was es in U-Comics gewohnterweise gibt. Da ist jetzt auch nicht besonders was drin, wo ich sagen würde, das ist jetzt ein Alleinstellungsmerkmal für dieses Heft. Es gibt aber Geschichten und Bilder, die durch diesen 3D-Effekt absolut gewinnen. Und es sind eben auch Illustrationen drin, die gar nicht großartig mit Geschichte versehen sind, sondern einfach wirklich Doppelseiten, einfach nur große Illustrationen. Highlight ist übrigens, jetzt muss ich die Seite mal eben finden, das ist so ein Wimmelbild, das ist der absolute Hammer, von Thomas Bunk, diese Doppelseite. Das ist der absolute Hammer. Meine Freundin hat sich das angeguckt und die ist also fast hinten übergefallen, weil einen die Figuren, also wenn man so in das Heft reinguckt, sieht das total verwischt und verschwommen und verwuschelt aus. Man kann auch wirklich kaum was ausmachen. Aber in der Sekunde, wo du die Brille auf hast, ist das der absolute Hammer. Andere Geschichten, wie jetzt hier beispielsweise Michael Vogts Seltsamer Tag, die kommen weitestgehend ohne diesen 3D-Effekt aus, da sind dann aber so einzelne Elemente, einzelne Seiten dann in 3D. Oder so einzelne Panels, besser gesagt, nicht Seiten. Einzelne Panels, einzelne Abschnitte in 3D. Und das ist bei vielen Geschichten so. Die sind, also ich würde mal sagen, das Heft ist zu 80%, vielleicht 90% in 3D mit diesem Effekt. Es gibt aber eben auch Comic-Geschichten, die fast ohne auskommen, wo dann nur so Highlights drin sind. Das ist eine nette Spielerei, fügt den Geschichten jetzt selber nichts hinzu. Vielleicht auch so ein Kommentar auf 3D-Kino, keine Ahnung, wenn man das einzuschätzen hat. Ist optisch aber eine absolute Bombe. Also ich glaube, wenn das nicht jedes Mal so eine Arbeit wäre, das auch zu machen, könnte ich mir vorstellen, würden die das öfter machen. Macht es allerdings ein bisschen schwierig, das Heft ohne Brille zu lesen, weil dadurch, dass die Brille dann eben benutzt werden muss, immer halt dieser komische Rot-Blau-Schleier über den Bildern liegt und die unscharf aussehen, wenn man halt, ist halt 3D. Ne? Also diese Dinosaurier-Bilder sahen ohne Brille auch nach nichts aus. Na, die, ihr kennt die doch, ne? Da waren das nicht auch diese Knochen? Waren da nicht auch diese Knochen dabei, dass man hinterher dieses T-Rex-Skelett? Das hatte bei uns irgendwie jeder. Ich hatte das auch. Das war cool. Genau. Und das Cover ist halt geil, weil da ist dann auch so eine große, ist eine Roboterfrau oder sowas. Und da ist noch ein Effekt dabei, wenn man blinzelt, dass dann bestimmte Bereiche sichtbar werden und verschwinden. Das ist echt abgefahren. Also das ist der absolute Hammer. Ist preislich mit 9,90 €, wie ich finde, für das, was in dem Heft geboten wird, immer noch nicht zu teuer. Das ist halt ein Indie-Comic und da glaube ich, stützt man sich nicht um Umkosten, wenn man das wirklich kauft. Vor allem, weil es eben auch, es gibt hier eine Geschichte, muss man eben gucken, wie die heißt. Na. Schatten von Michelinki. Ich habe wahrscheinlich auch falsch ausgesprochen. Die so ein bisschen CGI-mäßig aussieht und die gewinnt derartig über dieses, die gewinnt derartig mit dieser 3D-Brille, mit diesem Effekt. Also das sieht zum Teil wirklich so aus, als würden dich die Figuren wirklich anspringen. Funktioniert für mich tatsächlich sogar besser als 3D im Kino. Das ist für mich so eine Bottomline. 3D-Brille gibt's direkt dazu vorne auf dem Cover. Man kann aber, glaube ich, jede Rot-Cyan-3D-Brille nehmen. Ich hätte noch eine gehabt, wo war die denn nochmal dabei? Ich hatte doch auch mal eine 3D-Brille, wo hatte ich die denn dabei bekommen? Weiß ich gar nicht mehr, aber ich hatte schon mal, die hatte ich ewige Zeiten bei mir am Schreibtisch an der Wand hängen, mit so einer Reißzwecke in die Wand, weil ich dachte, ach, so eine 3D-Brille kann man immer mal brauchen. Die war auch in irgendeiner Zeitschrift dabei, in irgendeinem Comic. Weiß aber auch nicht mehr in welchem. Diese hier hat aber Bügel, was ganz praktisch ist, dann kann ich mir das nämlich auch auf meinen riesigen Nerd-Schädel pinnen. U-Comics 197 habe ich geschenkt bekommen, vielen Dank. So, das nächste Thema ist mein Wackelkandidat und das ja schon seit Beginn, nämlich Liga Deutscher Helden. Da habe ich jetzt die letzte, dritte und finale Ausgabe dieser ersten Storyline bekommen. Das ist, wenn ich das richtig verstanden habe, auch alles noch irgendwie im Rahmen dieses Crowdfundings finanziert worden. Und da kam jetzt die letzte und dritte Ausgabe. Die Reihe hat ein bisschen die Problematik und das hatte ich, glaube ich, am Anfang der ersten Ausgabe, ich habe alle drei hier schon besprochen, die ersten Ausgabe eben auch schon angemerkt, dass ich gesagt habe, irgendwie fehlt dem Universum so ein bisschen an Eigenständigkeit und das macht sich tatsächlich so ein bisschen als Bottomline, als Butterleim hier auch bemerkbar. Dadurch, dass das Liga Deutscher Helden-Universum eben Teil des Ash-Universums ist. Es ist das gleiche Universum wie Austrian Superheroes. Das ist schön. Das Ganze wirkt aber leider, wie ich finde, so ein bisschen wie der deutsche Abklatsch des österreichischen Originals. Und da kann sich diese dritte Ausgabe auch nicht wirklich, so ein bisschen rauswinden. Das ist, finde ich tatsächlich, dass es die dritte Ausgabe noch mal ein bisschen schlechter hinkriegt als die ersten beiden. Ein großes Problem, was ich angesprochen habe, war eben die Fülle an Nebenfiguren, an anderen SuperheldInnen, die mit jedem neuen Heft in dieses Universum eingeführt werden. Es wird kein Foreshadowing betrieben, die Figuren werden nicht erklärt, hüpfen die durchs Bild, hauen irgendwo drauf und verschwinden dann wieder und tauchen nie wieder auf. Und eben auch für die Kürze der Zeit, die dieses Universum eben jetzt auch erst hatte mit drei Heften, dass man viele Ideen, so viele Ideen wie irgendwie möglich in dieses Universum mit reinbringen möchte, kann ich sogar noch nachvollziehen, weil wer weiß, ob es weitere Hefte gibt. Das ist halt selbst in normalen Superhelden-Comics bei Marvel und DC nicht immer sicher, ob die Serien fortgesetzt werden. über einen gewissen Punkt. Dass man natürlich so viele Ideen in diese ersten drei Hefte mit reinbringen möchte, wie es irgendwie geht, das kann ich schon zum Teil verstehen. Aber diese ganze Handhabung der ganzen Figuren war dann für mich doch ein bisschen schwierig. Und bei mir hat sich am Ende des dritten Heftes, und ich habe das verifiziert, also bitte nicht anschreien, am Ende des dritten Heftes tatsächlich so ein bisschen das Gefühl eingeschlichen, dass keine der drei Ausgaben ohne Figuren aus Ash auskommt. Und das war so ein fader Beigeschmack. Ich habe die anderen beiden Hefte hier gerade auch liegen. Ich habe es dann verifiziert. Die zweite Ausgabe kommt tatsächlich, wenn ich das richtig gesehen habe, zumindest ohne große prominenten Auftritt von Ash-Charakteren aus. Aber im ersten und im dritten Heft sind die Figuren jeweils drin. Und es geht sogar so weit, und ich verrate jetzt nicht allzu viel, das ist kein Spoiler, aber es geht halt eben auch so weit, dass beide Handlungsstränge der beiden Serien an einem Punkt zusammentreffen. Ne, also die Liga Deutscher Helden kommt an einen Punkt in ihrer Geschichte, wo sie das andere Team dann treffen, die in ihrer eigenen Handlung genau an diesem Punkt dann eben auch sind. Das ist eins der Hefte, was ich selber dann auch habe. Das findet man im zweiten Sammelband, den ich mir auf der Leipziger Buchmesse gekauft habe. Diesen Moment, der wird auch wie in so einem, das macht's halt auch so charmant, wie in so einem richtigen, echten, Anführungszeichen, Superhelden-Comic aus Amerika, eben auch in so einem kleinen Kästchen mit Sternchen, ja, siehe, Ash-Heft, Nummer, hast du nicht gesehen, ich glaube 10 war es, wo das eben passiert. Und da hat sich für mich so ein bisschen der Eindruck eingeschlichen, wo ich gesagt habe, so, lass diese Figuren doch erstmal sich selber entwickeln. Also, dass man am Anfang sagt, hey, wir sind ein Universum, es eine Videoschalte gibt, okay, aber dass man die Liga Deutscher Helden dann auch noch mal mit Ash zusammentreffen lässt und dann aber auch nur für den einen Moment, um das Ganze dann im nächsten Moment dann abzweigen zu lassen und die Liga Deutscher Helden wieder ihre eigene Story. Das war so ein Zusammentreffen, was ich nicht gebraucht hätte. Crossover ist super. Ich liebe Crossover und ich warte echt immer noch auf einen Ash-Liga Deutscher Helden Captain Berlin Crossover. Also wenn man das nochmal möglich machen würde, das würde ich derartig feiern. Also dann müsst ihr euch mal irgendwie mit Jörg Butgereit zusammentun. Macht das mal. Das wäre mein Wunsch. Oder wegen meiner auch Liga Deutscher Helden Captain Berlin oder auch den Kakerlak da mit reinbringen. Keine Ahnung, so eine Art Crisis on Infinite Indie-Superhelden-Comics Deutschland. Keine Ahnung. Crisis on Infinite Deutschlands. Asylkrise, egal. Lassen wir das. Ist ja hier kein Politik-Podcast. Genau. Das wäre ein Wunsch von mir. Das könnte man super machen. Das würde ich auch lesen, einfach weil Crossover auch toll sind. Man muss sie halt auch wirklich richtig benutzen können. Und das schafft die Liga Deutscher Helden mit der Schwestern-Serie tatsächlich nicht so gut. Und der Begriff Schwestern-Serie, den würde ich hier in Häkchen setzen, weil Ash wirkt im Gegensatz zu Liga Deutscher Helden tatsächlich wie die Mutterserie. Das ist ein bisschen ärgerlich. Eigentlich sind das ja Schwestern-Serien, das sind ja parallele Universen, aber Ash wird halt in jeder sich bietenden Situation drüber gestülpt. Und das merkt man halt auch so ein bisschen in der Gleichförmigkeit des Teams. Du hast halt für jede Figur in Ash eine Entsprechung hier in der Liga Deutscher Helden. Das wird in Amerika auch gemacht. Also die Avengers und die Justice League, die sind jetzt auch nicht so unterschiedlich. Du hast irgendwie, weiß ich nicht, deinen Iron Man und deinen Cyborg, du hast deinen Green Arrow und deinen Hawkeye. Das sind Dynamiken, Namor und Aquaman. Das sind alles Dynamiken. Also es gibt natürlich auch bei Marvel und DC Überschneidungen, aber die haben halt irgendwo, also Aquaman funktioniert anders wie Namor, trotzdem die beide irgendwie die Herrscher von Atlantis sind, so. Oder auch ein Hawkeye funktioniert anders als ein Green Arrow. Die haben einfach irgendwo nochmal eine andere Hintergrundstory und eine andere Funktion auch innerhalb des Teams und eine andere Motivation, wo ich sagen würde, dass das Gamsbart und die Lady Heumarkt halt schon auch irgendwo die gleiche Funktion in dem Team haben und das dadurch nochmal verstärkt wird, indem die ja in diesem Universum auch eine Beziehung führen. So, oder eben auch die Lorelei und das Donauweibchen. Jetzt spoilere ich tatsächlich mal ein bisschen, also um mal für ein paar Sekunden Ohren zu halten, wenn ihr das nicht hören wollt. Aber die kommen halt sogar vom gleichen Volk. Also das ist halt so für mich irgendwo, also es gibt halt eben diese Atlanta oder dieses Meeresvolk in diesem Universum. Und das ist, also die Lorelei wird immer als Mutantin bezeichnet, ist aber eben vom gleichen Volk wie das Donauweibchen. Und das ist halt so ein Ding, also, warum? Also für mich hat sich Liga Deutscher Helden nie als was Eigenständiges dargestellt, sondern war immer so ein bisschen so der kleine Bruder, die kleine Schwester, das kleine, ja, das Kind, keine Ahnung, das das intellektuelle Kind von Ash, so ein bisschen der Deutsche, in Anführungszeichen Abklatsch, eben weil es auch nicht wirklich eigenständig ist. Die erzählerische Tiefe war mir tatsächlich nicht breit genug. Eine Sache, die mich jedes Mal gestört hat, und das habe ich auch mit einer Bekannten von mir, die Serie auch Probe gelesen hat, besprochen. Die Serie ist mit Crowdfunding eben finanziert und realisiert worden. Finde ich in der Regel eine gute Sache. Aber eben so ein Pledge, heißt das, glaube ich, war eben auch, dass man sich eben in diese Hefte reinzeichnen kann oder reinzeichnen lassen konnte, so in dem Sinne. Und es gibt halt immer mal wieder Situationen, wo eine halbe Seite nur mit Figuren gefüllt ist, die auf Menschen basieren, die eben Geld in das Projekt reingesteckt haben. Das ist eine Belohnung, okay, aber das reißt einen halt auch immer aus dem Lesen raus. Das war immer auch so ein bisschen so ein Fremdscham-Moment, wo ich gesagt habe, so, hier kommt jetzt irgendwie, keine Ahnung, Michael K. aus H. und sitzt dann da und um ihn herum ist irgendwie die geile Superhelden-Action und er steht da und sagt dann so Sachen wie, oho, dass ich hier mal die Liga Deutscher Helden treffe, das ist doch mal eine tolle Sache oder sowas. Und ich denke so, und dann auch in der Regel ein Bruch durch die vierte Wand, das heißt, du wirst von den Figuren auch direkt angesprochen. Fand ich schwierig. Inhaltlich muss ich sagen, war es okay. Also an der Story selber hatte ich eigentlich nie wirklich ein Problem. Die Zeichnung von Martin Frey finde ich super. Also ich mag Martin Frey als Zeichner dieses Universums unfassbar gerne. Das ist ich habe ihn damals in den Mad-Heften schon unfassbar gerne gehabt. Er hat auch, ich glaube, lange für Mad gearbeitet. Möchte mir auch nochmal seinen Stuttgart-Krimi zulegen, der, glaube ich, bei Gringo Comics erschienen ist, genau. Was halt witzig ist, weil ich ein Jahr lang mal in Stuttgart gewohnt habe. Den möchte ich mir auf jeden Fall nochmal zulegen. Die Cover sind in Ordnung, also das Cover von der 3 erinnert sogar ziemlich, wahrscheinlich auch absichtlich an ein altes Comic von Kirby. Also wie der Jack und Gumsbart hier so in die Kamera gucken mit diesen dicken Linien, diesen ausgeprägten Gesichtern. Das ist schon ziemlich genau der Ton, den Jack Kirby immer benutzt hat. Also ein deutliches Zitat und auch ein tolles Zitat, hat mir sehr gut gefallen. Weil, weiß ich nicht, Kirby zitieren finde ich immer super. Und also das war auch Bonuspunkte. Ash hat in der Regel Backup-Stories und das macht die Liga Deutscher Helden auch. Ash nutzt diese Sachen inzwischen, um das Universum ein bisschen zu vergrößern, also Hintergrundgeschichten zu erzählen von anderen Kreativen, die an diesen Geschichten arbeiten, also nicht vom Kernteam. Und vorne im Editorial steht also mehr oder weniger drin, ja, der Jack ist irgendwie hier unsere kontroverseste Figur und am Ende der Geschichte erklären wir, warum diese Figur so ist, wie sie ist. Und ich hatte nicht den Eindruck, als wäre das in der Geschichte passiert. Also das ist so ein bisschen, war so eine kleine Enttäuschung, wo ich gesagt habe, nee, bleibt für mich so ein, also es ist halt nur so ein bisschen Backstory, also die hat's bisher nicht gegeben. In den 3 Heften haben sie auch noch nicht unbedingt von allen Figuren die Hintergrundgeschichten erzählt, sondern nur so von so einigen ausgewählten. Und also dadurch, dass es auch so viele Figuren sind, die auch hier in diesem Kernteam drin sind, bleiben einige Figuren dann auch erzählerisch auf der Strecke. Also so ein bisschen die Chimäre, von der ich mir jetzt eigentlich mal den Namen gemerkt habe. Letztes Mal wusste ich den ja nicht. Halt immer noch so ein bisschen so, dass die Geliebte vom Jack ist und das so ihre Eigenschaft ist. Und dann verwandelt sie sich mal in Bären und das war's. So, das ist so ein, ich finde, eine LDH macht eine ganze Menge richtig und hat unfassbar viel Potenzial. Also ich würde mir auch wünschen, es geht weiter, einfach um zu gucken, in welche Richtung es noch gehen kann. Aber die Kritik, die ich in den ersten beiden Heften hatte, die wird hier im dritten Heft leider noch nicht so ganz ausgearbeitet. Vermutlich, weil das ja auch im Grunde genommen fertig war, als die angefangen sind zu veröffentlichen. Also ich kann mir ja nicht vorstellen, dass die jetzt irgendwie noch eine Sekunde vor der Veröffentlichung des dritten Heftes oder sowas daran gearbeitet haben, sondern der Kern der Arbeit war ja getan. Es ist unfassbar viel Potenzial drin. Es bleibt aber so ein bisschen, ich hab das mal mit Ash verglichen, dass Ash so ein bisschen die Justice League ist und die Liga Deutscher Helden ein bisschen wie die Avengers. Ich würde das weiterführen. Also die Liga Deutscher Helden ist so ein bisschen wie so ein 90er-Jahre-Image-Comic von Rob Liefeld. Nur besser gezeichnet. Also auf der erzählerischen Ebene fehlt's halt und da muss echt noch ein bisschen nachgebessert werden. Indie-Comics immer eine tolle Sache und gerade, also Papierqualität super, Umschlagpapier super, es ist super toll gezeichnet, also die Zeichnungen von Martin Frey sind echt klasse, mag ich sehr. Aber erzählerisch bleibt für mich da tatsächlich so ein bisschen was zu wünschen übrig. Eine Sache, die erzählerisch mich total abgeholt hat, war Doom Metal Kid. Habe ich genauso wie die dritte Ausgabe von Liga Deutscher Helden geschenkt bekommen vom Verlag. Auch ein Indie-Comic von Michael Liberatore, Andy Parr und Hannes Kiengraber, die glaube ich beide auch jeweils an Ash und ich glaube Liga Deutscher Helden auch, also Andy Parr ist definitiv bei Liga Deutscher Helden dabei. Hier dem Heft steht ja nicht mit drauf, aber ich glaube bei Ash sind die beiden auf jeden Fall mit dabei. Und das ist ein Comic, wo ich gedacht habe, okay, ich hatte, als ich auf der Leipziger Buchmesse war und mir den Ash-Sammelband geholt habe, habe ich einen Flyer dazu gekriegt und ich glaube, den gleichen Flyer gab es dann nochmal bei der Rezensionsausgabe von LDH2 dazu. Das heißt, ich wusste schon ungefähr, was mich erwartet, als dieses Heft bei mir ankam. Nein, eigentlich wusste ich gar nichts. das ist ein, ich weiß nicht, Horror, Fantasy, Science-Fiction, Comic, dystopisch, apokalyptisch, hast du nicht gesehen. Und es ist derartig cool gezeichnet und erzählt. Ich kann die Story auch nicht zusammenfassen. Es gibt, ist so ein sehr starker Einschlag von Western drin, wo ich schon so ein bisschen geschluckt habe, weil ich ja gar nicht so ein großer Western-Fan bin tatsächlich. Und Western mich, also außer dass es Lucky Luke ziemlich abstößt, mag daran liegen, dass mein Großvater am Wochenende, wenn ich bei meinen Großeltern gewesen bin, fast durchgängig Western geguckt hat und ich wirklich so eine innere Aversion gegen Western-Geschichten entwickelt habe. Das also schon prinzipiell relativ anstrengend war für mich. Die Geschichte hat aber derartig viele Facetten, dass ich halt eben sage, okay, das ist halt nicht mal richtig ein Western, weil es halt nicht in dieser Westernzeit Ende des 19. Jahrhunderts spielt, sondern was komplett Eigenes ist. Es wirft ein paar Sachen stilistisch ineinander, hat einen sehr, ja, Cthulhuiden Einschlag, also so einen relativ starken Einschlag von Lovecraft, was mir sehr gut gefällt. Also so kosmischer Horror, der hier auch stattfindet. Es ist wahnsinnig großartig gezeichnet, ist unfassbar brillant koloriert. Das ist der Wahnsinn. Also das ist ein Comic, was ich wirklich in den höchsten Tönen lobe. Es hat Eindruck hinterlassen, vor allem, weil man nicht alle Antworten in der ersten Ausgabe schon irgendwie vor die Füße gelegt bekommt, sondern ich meine, dass es nur noch eine zweite Ausgabe davon geben wird. Dann hoffentlich mit der zweiten Ausgabe ein paar Antworten da sind, aber also das, was in der ersten Ausgabe gemacht hat, hat mich derartig für eine zweite Ausgabe angefixt. Das funktioniert sehr gut. Hatte Ende Juni, glaube ich, in Brandbury's Comic Shop irgendwo in Österreich, also auch richtig einen Release-Event, und das sind immer tolle Sachen, wenn so Indie-Comics auch gefeiert werden. Ich glaube, da wurde dann auch die dritte Ausgabe Liga Deutscher Helden gleich mit gefeiert, und das sind so Dinge, also das Heft hier ist wirklich so ein Abfeiern. Hat einen relativ starken Einschlag von so diesen Weißblech-Horror-Comics, damit kann man es ganz gut vergleichen, und auch so bestimmten Geschichten in U-Comics, das passt also sehr gut in das gleiche Programm, und es ist halt wirklich, es ist stimmungsvoll, es ist spannend, es sind toll gezeichnet, habe ich glaube ich schon mal ein paar Mal gesagt. Die Figuren sind mega interessant, das, was den Figuren hier passiert, ist interessant. Es hat also sehr viele Elemente, die aber sehr gut ineinander eingreifen. Ich erzähle deswegen nicht so viel über die Story, A, weil ich sie selber noch nicht wirklich greifen kann, und B, weil ich möchte, dass ihr es lest. Also das ist wirklich fantastisch. Doom Metal Kid Nummer 1 kostet 4,90 €, kriegt man überall da, wo man auch die Ash-Comics, glaube ich, bestellen kann. Das ist der gleiche Verlag, genau. Hat mir sehr gut gefallen, kann ich echt absolut und ohne Einschränkungen empfehlen. Deswegen auch nur so kurz. Ist halt einfach eine kurze Empfehlung. Wenn ich nichts zu meckern habe, meckere ich auch nichts. Wenn ich nichts konstruktiv zu zerlegen habe hier. Letztes Ding, was ich hier heute habe im regulären Programm, ist die erste Ausgabe von Polle. Das war auch ein Crowdfunding, was für die erste Ausgabe gemacht worden ist. Das heißt, man kriegte die erste Ausgabe auch ausschließlich eben als Belohnung in diesem Crowdfunding. Bei Startnext, glaube ich, war das. Und ich glaube, die hatten das, was sie noch zu viel gedruckt hatten oder sowas, auf dem Comic-Salon dabei jetzt in Erlangen. Das soll jetzt in Zukunft, wenn ich das richtig verstanden habe, über ein Abo-Modell finanziert werden. Also wenn genügend Leute abonniert haben, dass man den Druck eben finanzieren kann, soll es da eben auch mit regulären Heften weitergehen. Polle ist ein Comic-Magazin für Kinder. Und da gibt's in Deutschland, zumindest auf dem Sektor, den ich so wahrnehme, einen absoluten Mangel. Das heißt, du hast irgendwie dein Simpsons-Heft, du hast irgendwie My Little Pony, du hast Mickey Mouse und Donald Duck. Aber entweder ist da ein Spielzeug dabei, was irgendwie kein Mensch haben möchte und was irgendwie nach dem zweiten Mal benutzen kaputt geht. Das ist zumindest in meiner Erfahrung immer so gewesen. Oder es ist im Grunde genommen nur ein Merchandise zu einer Serie oder zu irgendwas. Ehapa Egmont macht unfassbar viel im Disney-Bereich, weil es auch so unfassbar viel Material gibt. Allerdings sind also viele Comic-Hefte, wo ich sage, es ist ein tatsächliches Comic-Geschichtenheft, dann doch eher an ein Publikum gerichtet, also beispielsweise eben dieses Donald Duck-Sonderheft, was es ja auch, glaube ich, monatlich inzwischen gibt, das ist ja eindeutig an ein älteres Publikum gerichtet. Das ist ja nicht an Kinder gerichtet im ersten Sinne. Also in den Leserbriefseiten kloppen sich dann eben Erwachsene, zum Teil 50-, 60-jährige Doktoranden, die oder Doktores, keine Ahnung, wie man sowas nennt, also eben Menschen, die studiert haben und Dippling sind, darüber, welcher Zeichner jetzt besser ist und ob man den Zeichner überhaupt, blablabla. Und das sind halt Leute, die irgendwie seit 40, 50 Jahren diese Disney-Comics lesen und gar nicht mal so sehr eben die Comics, Comic-Fans, also die Kinder eben, die treffen sich man also tatsächlich eher so bei Mickey Mouse und beim lustigen Taschenbuch. Und Polle versucht so ein bisschen, und ja, es ist auch gelungen, so ein bisschen diese Lücke auch auszufüllen, hinzugehen und zu sagen, Kindercomics sind mehr als Bussi Bär und Knacks. Und das ist wirklich fantastisch gelöst hier. Es ist ein Anthologiesystem, wo eben verschiedene KünstlerInnen beteiligt sind und auch verschiedene Geschichten, verschiedene Universen erzählen, wo man merkt, okay, das sind jetzt auch Figuren, die in späteren Ausgaben nochmal wieder auftauchen können, Kreative, die wieder auftauchen können. Und es ist so schon auch ein Stück weit bunt gemischt, das heißt, du weißt halt gegebenenfalls auch nicht, was sich im nächsten Heft erwartet. Es gibt so diese typischen Activity-Pages, also schneid deinen Polle-Comic auseinander und bastel dir irgendwie so ein Falt-Comic, was man hier machen kann, was ich niemals tun würde. Also ich hatte Probleme, das zu lesen, weil ich natürlich die beiden Geschichten in der Mitte auch lesen wollte, weil ich gesagt habe, ich zerschneide jetzt hier nicht mein Comic-Heft. Das habe ich damals als Kind schon nicht gemacht. Also wenn es irgendwas zum Ausschneiden gab, habe ich es nicht ausgeschnitten. Weil ein Jahr später, wenn du das Heft dann lesen möchtest, fehlt dir auf einmal irgendwo ein Panel. Ja, heute ist draußen Sommer. Ist schön. Genau. Sehr bunt. Es ist unfassbar facettenreich gestaltet. Und hat so ganz viele verschiedene Stile, die mich also auch an Kindheitsgeschichten oder auch Bücher und Geschichten erinnert haben, die mich halt als Kind unfassbar gefesselt haben. Und besonders rausheben, ich will jetzt nicht jede Geschichte einzeln besprechen, das glaube ich gar nicht möglich, da möchte ich Toni besprechen oder erwähnen, lass mich mal eben gucken, von Philipp Wächter. Und das ist halt exakt, ich will nicht sagen kopiert, aber das ist so ziemlich der Stil, der damals in René Goscinis Kleiner Nick in den Illustrationen drin gewesen ist. Mit einem Buch, mit dem ich aufgewachsen bin. Ich habe den kleinen Nick geliebt. Tolle Geschichten. Und daran hat mich das erinnert. Und das ist so ein bisschen so ein nostalgisches Gefühl, was ich bei der Geschichte hatte. Es gibt pädagogische Geschichten, wo ich jetzt sagen würde, okay, die hätte ich jetzt wirklich in so einem Medizini-Heft oder sowas erwartet. Auch mit Arztbesuch, aber so ein Stück weit auch mit so einer Botschaft nach dem Motto, ja, zum Arzt gehen ist gar nicht so schlimm, also schon eher sowas, also nicht erhobener Zeigefinger, das finde ich ganz witzig, sondern auch so ein sehr, sehr gefühlvoller Umgang, aber eben schon auch eher ein pädagogischer Ansatz. Und dann gibt's aber auch so total bescheuerte und witzige Geschichten wie Juri und Arno, die Weltraumpiloten, die auf eine sprechende Pizza, sprechendes Pizzamonster treffen. Und das ist toll. Marvel ist mit dabei, mit einer Super-Hasi-Geschichte, die hier mit reingedruckt worden ist. Das ist ein unfassbar tolles Angebot. Absolutes Highlight ist das Schnarchhorn. Ein illustriertes Kinderlied, wo ich gesagt habe, okay, ich spiele kein Instrument, was mache ich jetzt? Ja, und dann habe ich gesehen, okay, da oben ist ein QR-Code, habe den mit dem Handy eingescannt und landete dann auf einer Soundcloud-Seite, wo ich mir den Song anhören konnte, mit Gesang und ohne Gesang. Und es ist wirklich toll, es ist toll zum Mitsingen. Also das ist wirklich toll geschriebener Song, toll komponiert, toll eingespielt, musikalisch echt unfassbar großartig. Das ist echt das absolute Highlight in diesem Heft, dieses Schnarchhorn-Lied. Genau, ist, glaube ich, unter vollepolle.de/Schnarchhorn. Kann man das, glaube ich, so kriegen. Genau, steht hier auch nochmal vollepolle.de/Schnarchhorn. Und dieses Heft ist einfach der Beweis, dass Kindercomics auch gehen, wenn man Kinder ernst nimmt. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die hat man hier in Deutschland in den letzten Jahren ein bisschen verpasst. Jetzt habe ich hier noch einen Klassiker. Ich habe mir gedacht, wenn ich schon im deutschen Comic bleibe und ein bisschen japanischen Flair in die Sendung reinbringen möchte, dann möchte ich auch was Deutsch-Japanisches besprechen. Beziehungsweise der japanische Einfluss ist da, aber was daran jetzt genau japanisch sein soll, das gucken wir mal. Vom Hagi, der Hartmut jagt die Hagimons. ist ein Zeitdokument. Ich glaube, das kann man über dieses Comic sagen. Ist eine Kooperation zwischen Hagi und Robert Laps. Robert Laps hat damals, ich glaube, so Ende der 90er Jahre das erste Mal so von sich Reden gemacht, als er einen Fan-Comic zu Tomb Raider gezeichnet hat. Mit sehr eckigen und auseinanderfließenden Linien, sehr, sehr schräg gezeichnet. Eine Story, wie Lara sich irgendwie anzieht und auf ein Abenteuer bereit macht, und dann kommt der Butler, den man ja aus den Spielen auch kennt, der immer so ein bisschen durchs Haus schlurft hinter ihr her, überrascht sie und sie schießt auf ihn. Und er kann das aber, glaube ich, mit diesem Silbertablett oder sowas abwehren, und das ist halt so der ganze Gag. Das waren nur 3-4 Seiten in so einem Lara Croft Fan-Magazin oder sowas, keine Ahnung. Das hatte ich dann zufällig auch in der Sammlung, als ich das erste Mal von Robert Laps Manga-Tätigkeit gehört hatte. Habe ich dann durch meine Sammlung geguckt und habe dann eben dieses Magazin gefunden und hatte dann eben auch dieses Comic in meiner Sammlung. War ganz irritiert, dass ich das schon hatte. Robert Laps hat nämlich Anfang der 2000er angefangen, für Carlsen mehrere Manga-Serien zu zeichnen. Eine davon ist Crewman 3. Die Serie erschien in 2 Bänden, die ihr auch noch gut in sichtbarer Nähe hier im Regal stehen. Also Crewman 3 so als deutschsprachiger Manga. Dann bei Carlsen erschienen und hat jetzt, das letzte, was ich von Robert Laps wahrgenommen habe, waren Manga bei Tokyo Pop namens Domizil, der im Untergrund des Kölner Doms spielt. Sehr stimmungsvoll. Hat mir auch recht gut gefallen, liegt aber jetzt tatsächlich in der Flohmarktkiste, weil ich muss halt ausdünnen. Das war mir schon ehrlich gesagt ein bisschen zu gothic. Der hat aber auch noch zwischendurch andere Dinge gemacht. Ich habe noch einen anderen Manga-Band von Robert Laps im Regal stehen, nämlich Black Beach, was tatsächlich eher ein bisschen so Pop-Art-Comic ist. Ich sehe es gerade nicht, muss aber irgendwo sein. Ja, vermutlich. Ja, irgendwo steht's. Ist ja auch egal. Black Beach habe ich, glaube ich, hier im Podcast nämlich auch schon mal besprochen, was mir damals auch sehr gut gefallen hat. Deswegen auch da nochmal, ich suche mal raus, in welcher Sendung es gewesen ist, und verlinke es dann gegebenenfalls nochmal. Das ist eben eine Kooperation zwischen Hagi und Robert Laps, der so ein bisschen auch so der Vorzeige-Mangaka in Deutschland gewesen ist. Die Rollen werden ja inzwischen von anderen Künstlerinnen tatsächlich eher ausgeführt, also so die deutschsprachigen Mangas werden ja heute eher von Frauen gezeichnet, was ich schade finde, weil Robert Laps tatsächlich stilistisch nochmal was ganz Eigenes reingebracht hat, und der hat auch so einen ganz wilden, überdrehten, so einen aufploppenden Humor, und den merkt man in dieser Geschichte auch. Der Comicband ist in 2 Hälften geteilt. In der ersten Hälfte, die man ungefähr dann auch bis zur Mitte liest, ist es ein reguläres Hagi Hartmut-Heft, also diese Strichmännchen mit dem großen runden Kopf und diesen sehr einfachen Linien, der so witzige Nonsens-Abenteuer erlebt, immer mit so ganz verquerer Rechtschreibung und so schlecht geschrieben, wie es irgendwie geht. Und das Ganze ist halt exakt so gemeint, als würde ein Kind irgendwo in so einem Schulheft zeichnen. Deswegen sehen die Hefte auch heute noch so aus. Also ein Hagi-Heft hat, oder ein Hartmut-Heft besser gesagt, hat exakt ungefähr das Format von einem kleinen Schulheft. Ist das DIN A5? Ich weiß es gerade gar nicht. Und hat eben auch so dieses Namensfeld mit den drei gepunkteten Linien. Und dann sind das wirklich so Schülerkrickeleien. Und das ist die Idee hinterm Hartmut. Und ich finde die einfach unfassbar witzig. Die erscheinen aktuell, glaube ich, als Reprints bei Gringo. Also wenn ihr euch nochmal an die alten Hagi Hartmuts ranwagen möchtet, guckt da nochmal bei Gringo rein. Ist das zweite Mal, dass ich Gringo erwähne. Könnte einen Grund haben. Schönen Gruß übrigens an Bela Sobotke, den ich auf der Comic Invasion kennenlernen durfte und der ein unfassbar cooler Typ ist. Genau. Ja, und also wie gesagt, so kleine Gedichte, so ein ABC des Gruselns, das Hartmut-Grusel-ABC, wo dann so Zombies, Monster und Vampire, Mumien und Spinnentiere können mir beim Buchstabieren ganz vorzüglich assistieren. Und das sind halt, man muss es gesehen haben, ne? Das sind so Dinge, das ist so ein bisschen Dada, ein bisschen Nonsens, es ist unfassbar witzig. Und ab der Hälfte merkt man dann, okay, ich muss es umdrehen, also exakt lesen wie einen Manga, und dann fängt eben der Hartmut jagt die Hagimons an. Und das ist, der Hagimons ist halt auf mehreren Arten was Besonderes, weil es auch so ein bisschen so diesen Anime- und Manga-Hype Anfang der 2000er Jahre ganz gut illustriert, und zwar in mehrerer Hinsicht. Einerseits ist natürlich Hagimons eine Anspielung auf die Pokémon, die es damals gegeben hat. Pokémon, Digimon, Monster Rancher, you name it. Also diese ganzen Monster-Sammel-Spielchen und all das, was dazugehört. Aber eben durch das Z am Ende, nämlich Hagimons, ist es natürlich auch eine Anspielung auf Dragon Ball. Und das ist genau das, was man hier bekommt. Also es geht gar nicht so sehr um dieses Fangen dieser Monster. Da gab es noch einen speziellen Kniff in dieser Geschichte, sondern es ist schon auch irgendwo eine Dragon Ball-Parodie. Und es ist mega witzig, es ist exakt der Humor, den Robert Laps in seinen Geschichten eben auch drin hatte, und macht für mich so ein Stück weit so auch nochmal so diese Faszination aus, die damals für Manga und Anime eben stand, und auch so ein bisschen so diesen Skeptizismus, der gerade von den, wie soll man das sagen, traditionellen Comic-Zeichnenden damals dann auch gezeigt worden ist, die dem ganzen Manga- und Anime-Hype eher so kritisch gegenüber gestanden haben. Und das verbindet einfach beides. Also Robert Laps war gut da drin, eben beide Seelen in einer Brust eben auch zu verbinden und zu sagen, ich möchte einfach Comics zeichnen mit Manga-Einschlag, die auch in der japanischen Leserichtung zu präsentieren. Crewman 3 ist schon auch ein Stück weit natürlich als Manga gemeint, aber hat eigentlich eher eine Erzählstruktur wie ein Comic. Es ist produziert wie ein Manga, mit Rasterfolie, mit Tusche, und es ist in Schwarz-Weiß und es gibt wenig Farbseiten. Aber es ist in der Art, wie es erzählt ist, am Ende des Tages halt immer noch ein Gag-Comic. Und das ist, glaube ich, das, was man hier über den Hartmut mit den Hagimons auch sagen kann. Es ist sehr witzig, es ist sehr dynamisch gezeichnet, macht sich also auch so diese Struktur einer Manga-Seite auch durchaus zu nutzen, also dass eben sehr kleine Panels da sind und dass man dann eben durch Gesichter und große Ausdrücke dann eben auch unfassbar viel Effekt erzeugen kann. Und das schafft dieses Comic sehr gut, aber ansonsten die Art, wie es erzählt ist, ist halt am Ende des Tages echt ein Comic. Hagimons hatte so ein bisschen noch so einen kleinen Kniff, nämlich konnte man damals im Internet ein kleines Programm runterladen, mit dem man die Hagimons tatsächlich fangen oder finden konnte auf verschiedenen Webseiten. Und man sieht das im Umschlag. In einer Seite sieht man das, das sind so Karten, ne? Die wirklich so ein bisschen aufgebaut sind wie so eine Pokémon oder, weiß ich nicht, so eine Yu-Gi-Oh!-Karte mit einem Bild, einem Namen, einer Nummer. Und ich glaube, es gab so um die 70 Hagimons, glaube ich, gab es, die man irgendwie finden konnte. Ich bin mir nicht mehr so hundertprozentig sicher, weil es aktuell einfach unfassbar wenig Informationen darüber gibt. Es gibt, glaube ich, noch einen alten Artikel bei Spiegel Online irgendwo in einem Archiv. Aber dieses Programm ist nicht mehr aufzufinden und die entsprechenden Karten eben leider auch nicht. Insgesamt ist das Ganze natürlich ein Gag, und ich finde es schade, dass das einfach nicht dokumentiert worden ist, dass man heute keine Informationen dazu findet, aber man hat diese Hagimons dann tatsächlich auf der Webseite von Carlsen, glaube ich, tatsächlich irgendwie finden können und anklicken können und seinem Programm dann eben zufügen können. Ich weiß nicht, ob es auch mit Tauschen ging, ich glaube fast nicht. Ich habe es mir auch nie wirklich angeguckt, was ich ein bisschen ärgerlich finde, dass ich diesen Aspekt dieses Comics nie wirklich genutzt habe. Das sind auch noch so Aspekte in diesem Comic. Es ist für mich auch schon wirklich so eine schöne Zusammenführung dieser beiden Medien. Also ein Hartmut, der in so einer Anime-Manga-Welt unterwegs ist, wie jetzt eben in diesen Hagimons, das ist schon echt eine Offenbarung. Gibt's nur noch antiquarisch, hat neu damals, glaube ich, 4 € gekostet. Wenn ich mich nicht komplett, 4 € gekostet, kriegt man nur noch antiquarisch, und für 2,50 bis 3 € kann man das Ding noch bekommen. Ich weiß nicht, ob es mit nachgedruckt ist in den Hartmut-Büchern. Ich weiß auch gerade gar nicht so genau, was in diesen Hartmut-Büchern, die es bei Gringo gibt, enthalten ist. Ob das wirklich einfach nur die regulären Hartmut-Geschichten ist oder ob das da auch mit drin ist. wenn man so ein bisschen das Gesamtwerk von Robert Laps haben möchte, der ja auch vorher schon mal irgendwie Dragic Master, hieß das, glaube ich, bei Carlsen gezeichnet hat. Jetzt sehe ich auch gerade das Black Beach Comic, jetzt habe ich es gerade im Regal entdeckt. Um das vollständig zu haben, kann man hier zugreifen, wenn man ein sehr abgespacedes H.G. Hartmut-Heft haben möchte auch. Ist jetzt nicht unbedingt ein Muss in der Sammlung von einem Comic-Fan, aber ist so als Oddity, also als Merkwürdigkeit in so einer Comic-Sammlung auf jeden Fall geeignet. Ich mochte es als Kind oder als Jugendlicher, es war glaube ich 2002, als es erschienen ist, 2003 sogar, da war ich 18, war ich kein Kind mehr, aber noch sehr jung, und dementsprechend hat das für mich da noch eine nostalgische Bedeutung. Und alle paar Jahre hole ich das mal raus, blätter so ein bisschen drin, lese es auch nochmal. Ich habe es jetzt auch in Vorbereitung natürlich nochmal komplett gelesen, ist ja klar. Sehr witzig, sehr empfehlenswert. Kann man mal reingucken. Jetzt kommt nämlich eine neue Rubrik. Habe ich gar nicht erwähnt am Anfang. Eine neue Rubrik namens Nerd Commendations. Nämlich manchmal entdecke ich im Internet lustige kleine YouTube-Videos, wo ich sage, darüber möchte ich eigentlich reden im Podcast. Das findet ihr bei Twitter unter dem Hashtag Nerdcommendations oder Commendation, besser gesagt. Dort findet ihr nämlich so kleine YouTube-Video-Kurzfilme, Essays, Musikvideos, all das. Manchmal auch eine Podcast-Empfehlung und eine kleine Auswahl dieser Zusammenstellung findet ihr dann immer auch hier bei mir im Podcast, da wird nochmal ein bisschen gefiltert. Ich kann nicht alles, was ich im Internet finde und dann auch vorschlage und empfehle, immer auch hier in der Sendung nochmal erwähnen, aber so 2-3 Sätze zu ein paar Sachen werde ich auf jeden Fall sagen. Es gibt einen Kurzfilm namens Brush, Foxtail Animated Short Film. Genau. Das ist ein CGI-Film über einen malenden Fuchs, der sich in seine Nachbarin im Fuchsbau verliebt hat und ihr das aber nicht sagen kann. Und er versucht dann, seine Gefühle übers Malen auszudrücken, und irgendwie werden seine Malereien dann plötzlich lebendig und greifen ihm dabei um die unter die Arme, so rum. Und die Geschichte ist deswegen so unfassbar niedlich, weil auf der einen Art merkt man sofort, es ist CGI, auf der anderen Art wirkt es aber auf eine ganz, ganz seltsame Art total realistisch. Und das ist ein Ding, wo ich echt lange Zeit gebraucht habe zu gucken, warum. Und die haben wohl bei der Erstellung dieses Filmchens eine spezielle Technik für das Fell entwickelt. Also damals bei der Monster AG waren die ja schon unfassbar stolz darauf, dass sie irgendwie jedes einzelne Haar von diesem Sully-Charakter animieren konnten. Das sieht hier derartig realistisch aus, dass man manchmal nicht weiß, ist es Top-Motion oder CGI oder irgendwas dazwischen. Und es ist wirklich abgefahren, sieht wirklich richtig gut aus. Faustina Areola, genau. Ihr findet die Links aber zu den Videos auch nochmal in den Shownotes. Dann habe ich Dwellers of the Monsters Forest, auch ein Kurzfilm, Animationskurzfilm, was ein bisschen aussieht wie so ein, ist ein bisschen Richtung Steven Universe geht's schon, aber sehr, sehr niedlich und sehr bunt. Toll animiert, auch nur 2,5 Minuten lang ungefähr. Mit Musik von Surashu, der auch die Hintergrundmusik zusammen mit seiner Partnerin macht für Steven Universe. Und der ist eben hier musikalisch beteiligt. Finde ich ganz wunderbar. Dann ein weiteres YouTube-Video von Karma Animation, Don't Leave Your Pokémon Alone. Also was passiert, wenn man seine drei, sein Shiggy, sein Glumander und sein Bisasam irgendwie alleine lässt, und die erleben dann so ein paar witzige Abenteuer, sehr überdreht, sehr lustig. Wie gesagt, auch da die Links in den Shownotes. Dann ein unfassbar interessantes Essay, Video-Essay. Garfield hatte ja jetzt neulich Geburtstag, den 40. nämlich, und da gibt's ein unfassbar interessantes Video von Quentin, heißt der, glaube ich, Quentin Reviews, How Garfield Lost His Magic, also wie hat Garfield seine Magie verloren, und er versucht also rauszufinden, wo ist das bei Garfield schiefgelaufen, also Kernaussage ist im Grunde genommen, hat Garfield seine Neuheit verloren, 6 Jahre nachdem die Serie damals gestartet ist, dieser Comic-Strip, und seitdem wiederholt sich's nur noch. Und er nimmt's hier wirklich einzeln auseinander. Ganz tolles Video, ganz tolles Essay. Kann ich sehr empfehlen. Dann ein Musikvideo von der Band Sound of Thunder. Ist ein Metal-Musikvideo, ein Cartoon-Musikvideo. Also das ist schon auch hier ein Stück weit so ein bisschen Tenor, also Cartoons, Comics und immer auch so ein bisschen Videospielbezug maximal noch. Und es ist so ein unfassbar großartig gestaltetes Zeichentrick-Video, so wie man sich auch Heavy Metal damals vorgestellt hat. Erinnert auch so an diese ganzen alten Bakshi-Cartoons ein Stück weit. Sehr witzig, sehr lustig. Der Comedian Brian Posehn ist hier mit da drin, der ja eine lange Zeit auch, glaube ich, Deadpool für Marvel geschrieben hat, zusammen mit Gary Duggan hieß der, glaube ich, genau. Die beiden haben lange Zeit zusammen Deadpool geschrieben und der spricht, ich glaube, den Teufel, wenn ich mich nicht komplett täusche, oder den Drachen, ich bin mir gerade unsicher. Eins von beidem. Der ist hier eben mit dran beteiligt. Ein weiteres Musikvideo von Jinx Monsoon, was eine Drag Queen ist. Genau, sie ist eine Drag Queen, hat, glaube ich, bei dieser RuPaul's Drag Race Show mal irgendeine Staffel gewonnen, glaube ich. Ist aber eben auch Sängerin und die hat ein Video gemacht, Cartoons and Wodka, wo also im Sekundentakt Cartoonserien, klassische Cartoonserien zitiert, verarscht und angesprochen werden. Sehr buntes, sehr tolles Musikvideo, hat mir wahnsinnig gut gefallen. Jinx Monsoon, sehr cool, Cartoons and Wodka. Genau. Dann habe ich aus der Reihe von den Nick Animation, Nicktoons, dies Kurzfilmchen, die es bei Nickelodeon auf dem YouTube-Kanal immer mal wieder gibt, ein Comic-Cartoonchen von James Kochalka, den ich wunderbar finde. So ein, ja, auch Trickfilm-Künstler, Comic-Künstler, der hat auch eine regelmäßige Kolumne, hätte ich jetzt fast gesagt, so ein regelmäßiges Comic in den SpongeBob-Comics, die ich unfassbar, also James Kochalkas SpongeBob-Comics sind auch echt großartig. Genau. Dann kommt hier nochmal die Erwähnung. Genau. Und ein Thema, über das wir nicht reden werden, weil wir wahrscheinlich nicht die Zeit dazu haben, nämlich Digimon Tamers, ist von Billiam auf YouTube gut auseinandergenommen worden. Nämlich warum Digimon Tamers, die wahrscheinlich am stärksten unterbewertete und vermutlich beste Staffel ist, ob das jetzt die beste ist, weiß ich nicht, aber sie ist definitiv sträflich unterbewertet und er nimmt hier nochmal genau auseinander, warum Digimon Tamers das für ihn genauso ist. Wir werden Tamers vermutlich in unserer Besprechung auslassen. Wir haben ja die ersten beiden Staffeln gemacht. Tamers wäre die dritte. Wir gehen demnächst auf Frontier zusammen mit Zarvex. Schönen Gruß. Die Sendung ist ja jetzt auch bei Nico Café angekündigt worden. Savers hatte ich ja in diesem Kurzpodcast besprochen. Sprich, Tamers werden wahrscheinlich keine Zeit zu haben. Da empfehle ich euch aber das Video, weil es für mich auch exakt das aussagt, was ich an Tamers gut und toll fand. Genau, das waren meine Nerd-Commendations. Alle Links zu allen Nerd-Commendations gibt's immer auch im Blog. Und unter dem Hashtag Nerd-Commendation findet ihr auf Twitter alle diese Videos und dann auch immer sofort, wenn ich sie mache. Und da sind immer noch Podcasts dabei und weitere Videos, die ich hier nicht erwähnt habe. Sprich, da findet ihr das. Und auf FIT gibt's immer auch eine Hörempfehlungsliste von Podcasts. Wenn ihr da also meine Hörempfehlung für Podcasts haben möchtet, findet ihr die auf FIT. Okay, das war's aber nur wirklich für heute. Auf Wiedernerd! Sendung mit dem Nerd.